Ich werde versuchen, wenn ich kurz das machen darf, mit vier ganz kurzen Anmerkungen, das nur zu kommentieren einfach. Also zum Ersten, wir werden keinen wirklichen Streit hinkriegen. Ja? Also gerade die Sachen, die du jetzt am Schluss ausgeführt hast, im Großen und Ganzen stimme ich den Schritten einfach zu. Und das ist zwar bewundernswert und richtig, wenn du sagst, man kann das noch vertiefen und präziser machen, aber ich bin tatsächlich beeindruckt, das ist, jetzt fange ich mit der Lobhudelei an, von der Genauigkeit, mit denen ihr versucht, diese Sachen auf den Punkt zu bringen. Aber diese vier kurzen Anmerkungen. Die eine ist eher so eine informative, weil du jetzt das erwähnt hast mit dem 22 Milliarden Euro Deal. Ich vermute, alle, die gestern nicht bei der Veranstaltung waren, wussten nicht, was das eigentlich heißt. Da geht es einfach, das habe ich gestern in die Diskussion gebracht, um einen Deal, den die UMV, das ist das größte österreichische Unternehmen, österreichische Mineralverwaltung, im Augenblick anstrebt mit dem Iran. Ja, also ein Geschäft in riesigen Ausmaßen, was als Konsequenz hätte, dass der Iran schlicht und einfach der strategische Partner für Österreich und die EU für die nächsten 20 Jahre wird. Also ein Deal, der alle Boykottbemühungen, die meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit wären, noch einen Militärschlag zu verhindern, was ich mir wünschen würde, völlig konterkarieren. Und das ist so gerade unser ganz praktisches Anliegen in Österreich, diesen scheiß Deal zu verhindern. Wobei, okay, wir argumentieren gegen 22 Milliarden Euro, wir werden nicht sehr erfolgreich sein, das nur zur Information. Der zweite Punkt nochmal zum Anfang von deinen Ausführungen, wie du über die Frauen in der SI etwas gesagt hast und den Feminismus. Ich teile das größtenteils, also ich habe da immer dieses Bild im Kopf, wo de Boer in der Kneipe sitzt und irgendwie gerade so vor sich herredet und so im Arm, die, ich glaube, Michelle Bernstein gerade hält. Das ist ein dermaßiges Mackerfoto, ist unglaublich. Aber, weil du das Interview mit der Jacqueline de Jong erwähnt hast, von der habe ich auch einen sehr schönen Satz im Kopf, die nämlich, ich weiß nicht, ob das genau in dem Interview ist, aber an irgendeiner Stelle wird sie auch gefragt, wie das dann, wie denn die Position der Frauen in der SI zum Feminismus war. Und sie sagt sehr lakonisch, Feminismus heißt Befreiung der Frauen, das war mir immer zu wenig. Und das, ja, also das sollte man nicht verschweigen dabei. Das ist durchaus eine sehr frühe Kritik an ganz bestimmten Ausprägungen des Feminismus gewesen, wo sie sagen, ja, also man kann sich dann auch nicht, man kann sich auch nicht feministisch einrichten in der Gesellschaft, dass man dann sagt, jetzt geht es halt nur noch um die Befreiung der Frau. Der dritte Punkt, du hast gesagt, es sei der kritischen Theorie nicht gut bekommen, nach Deutschland zurückzukommen. Da müsste man jetzt natürlich, ich glaube, es bringt auch gar nicht, wenn wir jetzt noch eine endlose Diskussion darüber anfangen, aber ich würde zumindest versuchen, gerne da noch einen Kontrapunkt zu machen. In gewisser, also ob es ihn persönlich gut bekommen ist oder nicht, weiß ich gar nicht. Aber das, was die gerade Adorno und Horkheimer nach ihrer Rückkehr nach Deutschland über Deutschland geschrieben haben, ist auch für eine heutige Kritik an Deutschland und an Vergesellschaftung ganz allgemein, nicht nur der Deutschen. Leider tut sich das, was deutsch ist, ja so ein bisschen globalisieren, fürchte ich. Also deswegen für Gesellschaftskritik ganz allgemein nach wie vor eminent wichtig. Und es ist ja kein Zufall, dass es genau diese sehr hellsichtigen und präzisen Kritiken an dem, was deutsch ist, von jemandem wie Marcuse zum Beispiel nicht gibt. Sondern dass es da genau auch Streit gegeben hat. Also dass eigentlich Horkheimer und Adorno sehr früh versucht haben, auch Marcuse auf die eben sehr regressiven und sehr deutschen Elemente innerhalb dieser im Großen und Ganzen ja durchaus positiv zu bewertenden, dieses bewertenden Aufbruch von 68 versucht haben hinzuweisen, also wirklich versucht haben, ihm zu erklären, schau mal, die schreien hier den israelischen Botschafter nieder, und zwar gemeinsam mit Leuten von palästinensisch-nationalistischen Organisationen, die nun alles andere als Emanzipation im Sinn haben. Und Marcuse hat sich da, obwohl auch Marcuse sich bekanntlich ganz dezidiert pro-zionistisch und pro-israelisch geäußert hat, aber eben trotzdem hatte er also kein Gespür oder nicht die Hellsichtigkeit, die Adorno und Horkheimer hatten und die sie vermutlich gerade deswegen hatten, weil sie eben hier mit der deutschen 68er-Bewegung konfrontiert waren und mit der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Und Marcuse eben doch eher immer von der amerikanischen, sowohl der amerikanischen Studenten- und Studentinnenbewegung, als auch von der amerikanischen Gesellschaft ausgegangen ist. Und das macht natürlich einen eminenten Unterschied in den Analysen. Und insofern, also könnte man, das ist dann, also wie gesagt, ob ihr das persönlich gut bekommen ist, weiß ich nicht. Aber für unsere heutige Kritik, für dem, was wir lernen können aus der kritischen Theorie, war es wahrscheinlich fast ein Glücksfall, dass sie zurückgekehrt sind nach Deutschland und sich daran genötigt sahen, sich eben mit genau diesen Erscheinungsformen einzulassen. Und jemand wie Adorno hat ja dann auch immer in späteren Gesprächen und in so nicht veröffentlichten Interviews gesagt, natürlich kann ich nicht immer alles sagen, was ich mir denke über diese Gesellschaft. Also wahrscheinlich hatten sie ein noch viel weitergehendes Bewusstsein darüber, was das eigentlich für eine Drecksgesellschaft ist, in der sie da leben. Ja? Und dass sich natürlich so gut wie gar nichts geändert hat nach 45. Die vierte kurze Anmerkung ist zur Religion. Das war mir zu allgemein. Also, weil ich glaube, Religion kann auch mehr als das, was du da beschrieben hast. Das ist, also klar, ich kann was anfangen mit diesem Bild des guten Christenmenschen, ne, der sagt, dass unter der Woche eine totale Sau ist und am Sonntag halt in die Kirche geht und sagt, hier, Moral, Frieden und was weiß ich. Aber auch das, also erstens gibt es auch im Christentum natürlich andere Linien, vor allem gibt es aber auch andere Religionen. Es gibt die jüdische Religion, die sich weigert, die Versöhnung im Bestehenden zu behaupten. Also die gerade in dieser permanenten Behauptung, es ist der Messias ist eben nicht gekommen, Jesus ist eben nicht der Messias, der hat die Versöhnung nicht. In der jüdischen Religion gibt es dieses Moment der Unversöhnlichkeit, dieser Intransigenz, dass sie sagen, nein, die Versöhnung hat nicht stattgefunden, die kommt erst. Ja? Und deswegen ist es eben auch kein Zufall, dass viele Leute versucht haben, ja, materialistische Kritik als eine Art Säkularisierung jüdischer Religion zu beschreiben. Ob das nun stimmt und ob das genau das richtige Vokabular ist, Säkularisierung der jüdischen Religion, wäre eine eigene Diskussion. Nur, man kann eben nicht allgemein sagen, ja, Religion ist immer, da wird falsche Versöhnung gepredigt und so. In der jüdischen Religion wird genau das explizit nicht gemacht und dadurch hält diese Religion, ob sie das nun will oder nicht, tatsächlich immer auch den Gedanken an Befreiung aufrecht. Ja? So viel nur kurze Anmerkungen dazu.